Hallo, liebe schweigende Mehrheit. Hier ist Leni vom Enzyklia-Podcast. Erstmal vielen Dank für die ganzen Anregungen zu meinem Geocaching Friends Award. Eure Angst vor dieser Negativauslegung kann ich einfach mal von euch weisen. Denn der Grund, warum ich eure Meinung so schätze, ist die Tatsache, dass ihr das immer auf euch bezieht. Ihr sagt, wir finden das nicht gut und nicht, das ist nicht gut. Und das ist meines Erachtens der richtige Weg und auch der Grund, warum ich eure Meinung da sehr schätze, auch wenn ich sie nicht immer teile. In eurer letzten Folge habt ihr mich so ein bisschen nach der Intention dieses Awards gefragt. Und ich gehe mit euch konform, dass ich einfach Leute, die im Hintergrund sind, ein bisschen hervorheben wollte. Natürlich, wie es immer so ist bei neuen Projekten, weiß man nicht, wie kommt das in der Community an und wie ist die grobe Sicht. Nominiert wurden sehr viele, die bekannt sind. Aber im Gegensatz zu euch finde ich das gar nicht falsch, weil es geht ja darum, einmal Danke zu sagen. Und warum soll man nicht bei bekannten Leuten auch einmal Danke sagen dafür, dass sie sich Zeit nehmen und viel Arbeit und Mühe in ihre Projekte stecken? Und nur weil ihr sagt, dass ihr bekannt genug seid und genug Aufmerksamkeit habt, könnt ihr noch lange nicht auf andere Podcasts, Blogs oder was auch immer schließen, sondern nur für euren eigenen Podcast sprechen. Eures Erachtens nach waren viele Leute, die da drauf sind, fehlbesetzt oder ihr habt mir auch den Vorschlag gemacht, einfach zu filtern. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, erstens, warum soll man bekannten Menschen nicht Danke sagen? Und zweitens möchte ich mir das gar nicht anmaßen zu filtern. Und die ehrlichere Antwort ist, ich kenne die Hälfte überhaupt nicht und auch Leute, die für euch vielleicht bekannt sind, die würde ich wahrscheinlich drin lassen unter falschen Gesichtspunkten, einfach nur, weil ich sie nicht kenne. Das liegt dann auch wieder im Auge des Betrachters. Von daher, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber ich glaube, nominiert werden darf auch nach wie vor immer jeder. Ihr hattet mit Blick auf die Liste der Nominierten auch die Befürchtung, dass die sich alle gegenseitig nominiert haben. Das kann ich vehement beneinen, denn jede Nominierung ist mit einem Schriftverkehr einhergegangen und ich hatte halt immer schon das Gefühl, dass die Leute, die nominieren, sich wirklich Gedanken gemacht haben und mit mir zusammen auch auf Suche nach Kontaktdaten gegangen sind. Und wären die alle befreundet, dann wäre ich mir sicher, dass sie die Kontaktdaten auch gehabt hätten. Ja, oder sind die besten Schauspieler der Welt, das kann natürlich auch sein. Das ist allerdings tatsächlich das größte Manko dieses Projektes und zwar habe ich bestimmt noch 5 oder 6 Nominierungen offen, wo halt die Kontaktdaten fehlen und ich sie nur übers GC-Profil anschreiben kann. Ja, und wie es halt so ist, ne? Wie oft liest man diese E-Mails. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich arbeite noch dran. Denn auch die Figuren, die ihr ein bisschen als lächerlich empfunden habt, haben für mich eine ganz andere Symbolik und Bedeutung. Denn hinter dem Frosch zum Beispiel steckt ja eine Person oder eine Gruppe, die sich richtig Mühe machen. Sie finden Crewmitglieder für die Golden Hind. Sie haben Spiele, sie machen Projekte, Aufgaben und schweißen so die Community zusammen. Es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was sich natürlich hinter einer fiktiven Figur versteckt, aber die Botschaft dahinter, das ist eine, die ich zum Beispiel wählen würde. Und genauso mit den ganzen Mystery-Post-Sachen. Warum soll man den Leuten nicht auch Danke sagen? Weil das ist ja genau das, was ich mit diesem Award erreichen möchte. Und was ihr auch bewusst oder unbewusst umgesetzt habt. Ich habe mein Ziel nämlich total erreicht, denn auch ihr habt euch Gedanken gemacht, wer hat es verdient? Und es gibt jetzt 3 verschiedene Möglichkeiten. Entweder sagt, Mensch, es ist eine gute Idee, ich weiß jemanden, der es verdient hat, den nominiere ich und ich hoffe, er wird gewählt. Oder ihr sagt, ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, ich möchte beim Award nicht mitmachen, aber ich nehme vielleicht mal den Telefonhörer in die Hand und sage wem Danke. Oder verschicke einen Token an jemanden, wo ich denke, er hat es verdient, dem mache ich eine Freude. Und dabei muss man bei diesem Award nicht mitmachen, sondern man soll sich einfach mal Gedanken machen, wer sich Mühe gibt. Wie dieses Dankeschön aussehen kann, das liegt ja jetzt an jedem Einzelnen. Es können ein Danke sein in Form einer iTunes-Rezension, in einem Kommentar oder einem kleinen Tokengeschenk. Und mehr wollte ich mit diesem Award nicht. Ihr habt auch noch zu bedenken gegeben, dass die Reichweite schwierig ist. Also, dass jemand, der regional vielleicht bekannt ist, dann trotzdem keine Chance hat zu gewinnen. Das sehe ich zum Beispiel ganz, ganz anders. Die Idee hinter diesem Award war zum Beispiel, dass mein nicht existierender Nachbar Hans-Peter jedes Wochenende meine Kinder nimmt, die auch nicht vorhanden sind, damit ich geocachen gehen kann. So, und ich hätte jetzt nominiert Hans-Peter aus diesem Grund. Und ihr zwei hättet ihn vielleicht gewählt, weil ihr das Problem kennt. Ihr kennt zwar Hans-Peter nicht, aber ihr habt vielleicht auch eine Freundin, eine Schwiegermutter, die eure Kinder nimmt und euch deswegen das Hobby ermöglicht. Und so habt ihr für jemand Regionales eine Stimme abgegeben, weil die Begründung einfach gut war. Aber ich gebe euch natürlich recht, dass dieses Projekt noch in den Kinderschuhen steckt und wir alle das wirklich als Prototyp sehen sollten. Dass jeder nominiert werden kann, das finde ich nach wie vor gut, weil ich möchte diese Zensur gar nicht betreiben, weil das ist einfach Ansichtssache und jeder hat eine andere Meinung, wer es verdient hat. Ich finde aber euren Gesichtspunkt ganz interessant, weil viele Leute einer ganz andere Meinung hatten. Die haben halt gesagt, ja, die Hälfte davon kenne ich nicht. Was haben die denn schon für die Community getan? Und deswegen werde ich die Idee der Jury definitiv aufnehmen. Die hat mir nämlich echt gut gefallen. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie sie zusammengesetzt werden soll. Ob ich jetzt einfach alle Podcaster mit reinhole oder sage, ich nehme 2 Froschliebhaber, 2 Reviewer, 2 Coiner, dass ich so ein bisschen die Bandbreite der Community abdecke. Was aber definitiv Bestandteil ist, ist die Tatsache, dass ich euren Beitrag als stille Zustimmung gesehen habe, Jurymitglied zu werden. Deswegen sage ich herzlich willkommen in der Jury und ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank, es grüßt euch, eure Leni. Tschüss!